Also ich stelle jetzt die wichtige Frage, mein Wichtel, schläfst du schon? Habe ich dich jetzt wach gemacht? Brauchst du ein bisschen Musik, um wacher zu werden? Musik? Wacher? Ja? Okay. Ich hoffe, dir gefällt diese Musik. Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nö, jetzt bin ich wach. Ja, diese Musik, die so erklingt, so im Raume und auf einer ganz bestimmten Frequenz, hat dich wach gemacht. Ja. Kann man so sagen. Mir geht da was durch den Kopf, Dir geht was durch den Kopf. meine Wichtelin. Und deswegen hast du Wichtel mich wach gemacht? Ja, ich hab ein altes Radio gefunden. Oh. Du weißt also, Radio, manche Leute haben sowas noch in der Küche. Und ein Radio mit Antenne und Drehknopf, wo man Sender suchen kann. Wir hatten sowas früher in der Wohnung, in der Ja. Küche und im Wohnzimmer. Ja. Und genau, sowas. Und ich habe noch eins gefunden, das nennt man Weltempfänger. Weltempfänger. Warum nennt man das Weltempfänger? Weil man damit Stationen aus der ganzen Welt hören kann. Toll. Und ich bin auf, vielleicht sagt dir die Zahl was, 4625 gestoßen. 4625. Lichtjahre entfernt von dieser Erde Ja. ist ein Ei geschlüpft. Wolltest du mir das sagen? Ja, ich weiß, verstehe die Symbolik des Eis, aber Ei ist der Ursprung. Ja, du hast recht, vielleicht Ei ist der Ursprung. Ein Ursprung. Die hat das Henne-Ei-Problem. Nein, ich meine damit aber 4625 mal 1000 Schwingungen pro Sekunde. Ich meine damit 4625 Kilohertz. Dort ist etwas verborgen. Dort ist etwas zu hören. Was man heben kann, was dann nicht mehr so verborgen ist, was man abends, was man nachts besonders gut hören kann, was 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr gesendet wird und uns somit beeinflusst. Lass hören, Kumpel. Ich habe das tatsächlich mal mitgebracht. Ja, für die Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören, auf eigene Gefahr. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Das Apotheker. Ganze klingt so. So klingt das Finde ich jetzt Signal. nicht so aufregend. Aber was ist, wenn ich dir erzähle, dass dieses Signal in dieser Form seit 1990 bereits gesendet wird? Und das erste Mal 1973, ja, sozusagen on air ging, Na ausgestrahlt klar, wurde. musste ja auch. 1973. Ich bin schließlich auch 1973 geboren. Ah. Also sehr wahrscheinlich sind wir zeitgleich auf diese Welt geschlumpft. Ich habe da mir so meine Gedanken über dieses Signal gemacht. Dieses Signal nennt sich auch The Buzzer, der Buzzer. Als es anfing, ausgesendet zu werden 1973, war es mehr ein Piepton. Mittlerweile ist es diese monotone Folge, die ungefähr 21 bis 34 Wiederholungen pro Minute kennt. Und ich glaube, ganz entscheidend, dass das Schicksal unserer Welt an diesem einen Signal hängt. Wie Du in Rainer glaubst Werner es? Fassbinders Film Die Welt am Draht. Oder du weißt es? Es gibt Hinweise. Zum Beispiel, man weiß, woher dieses Signal ausgesendet wird. Woher? Aus Russland. Die Russen wieder. 1973 gab es ja noch die UdSSR. Die wieder. Und lange Zeit war dieses Signal in der Nähe von Moskau beheimatet. Und seit 2010 Das ist eine neue Sendeanlage in der Nähe von St. Petersburg. Aber niemand weiß genau wo. Ist geil. So ganz genau wo. Oder war da und hat geklärt, worum es sich bei diesem Signal überhaupt handelt, was für einen Sinn und Zweck es hat. Und somit schießen die Spekulationen aus dem Boden wie Kraut und Rüben, wie das Signal ausgesendet wird, wie, ich meine, das verbreitet sich über die gesamte Welt. Also es ist das, was vielleicht viele Leute gar nicht mehr kennen. Kurzwelle. 4625 Kilohertz ist ein Kurzwellenbereich. Ist der Bereich, in dem beispielsweise, also Kurzwelle insgesamt, in der Funkamateure zu Hause sind. In der man, ohne dass man das Internet beispielsweise braucht, tatsächlich Stationen aus der ganzen Welt hören kann. Mhm. Das ist, jetzt lass doch mal diese Spekulationen vom Stapel rollen. Ich will die mal hören. Das Interessante bei der Gelegenheit ist auch, dass dieses Signal, sagen wir, nicht immer gleich klingt. Und wenn man beispielsweise mal folgendes Beispiel sich anhört, dann ist es so, dass über dieses Signal, wenn es dann mal unterbrochen wird, was sehr, sehr selten der Fall ist, und Gott sei Dank wird dieses Signal weltweit überwacht von einigen Leuten, rund um die Uhr aufgezeichnet, dann kann man auch mal sowas hören. Unser B76, 93, 882, на имена 74 14 35. Ja, dann kann man auch mal diese Sprache hören, dieses Russische hören. Ich meine, man kann Russisch übersetzen, ne? Ja. Ja, es sind Zahlenfolgen, die dann gegeben werden, und es sind Befehle, es sind einfach Befehle. Und natürlich gibt es dazu Spekulationen, und du fragtest mich, was denn eigentlich so? Es gibt viele Spekulationen, also zum Beispiel, dass das Ganze so eine Art Frequenzleuchtturm ist zur Empfängerabstimmung. Du weißt also, wenn du dieses Signal hörst, dann hast du genau diese Frequenz getroffen. Mhm. Wie so ein Nullpunkt. Wie so ein Nullpunkt. Genau, als wenn was Eichs, ja. Mhm. Und jetzt sagt man natürlich in Zeiten von Digitalisierung, wer braucht denn sowas noch? Du hast ja so Frequenzzähler und alles. Aber es war ja nicht immer so digital. Und wie gesagt, das Signal gibt es seit 1973. Also, können wir es ja jetzt auch mal ausmachen. Vielleicht ist das gar nicht so schlau, es auszumachen. Vielleicht Sinn und Zweck, das Signal anzulassen. Hm. Oder aber es ist einfach eine Frequenzbelegung. Es wird einfach gesendet, weil diese Frequenz nicht anderweitig genutzt werden kann. Man möchte sie sozusagen für sich haben. Und für immer. Die Russen wieder. Es kann auch der Überwachung technischer Anlagen dienen. Ja. Denn wenn ich noch ein weiteres Beispiel aus einer der wenigen Unterbrechungen heranziehe, so sind es nicht nur Männer, so gibt es dann hier auch eine Kommunikation, hier ist es beispielsweise auch mal eine Frau. Die da spricht. Ja. Also offensichtlich findet da eine Art von menschlicher Kommunikation statt. Und wenn ich sage seltene Unterbrechung, dann meine ich wirklich selten. Mitunter jahrelang gar nicht. Und auf einmal dann wieder ohne Ankündigung, ohne dass das Signal vorher in irgendeiner Art und Weise sich verändert, folgen dann diese Unterbrechungen. Und diese, wenn man sie auch übersetzt, eigentlich nicht verständlichen Dinge im Sinne von, ja, was für einen Sinn und Zweck erfüllt ist. Aber es könnte ja die Wartung einer technischen Anlage sein. Könnte. Oder aber, sie dient zur Kommunikation der Geheimdienste nach wie vor. Könnte auch. Da gibt es ja diese Erscheinung, die es vor allem im Kalten Krieg oft gegeben hat, der Nummernsender, ja, wo in verschiedenen Sprachen, hier gab es in Deutsch, Englisch, auch auf Russisch, auf Kurzwelle, einfach nur Zahlenkombinationen vorgelesen worden sind. Man findet viele Beispiele, wenn man danach sucht, alte Aufzeichnungen. Aber in diesem Signal stecken, bis auf dass er hin und wieder unterbrochen wird, mit dem Beispiel, das wir gerade gehört haben, in diesem Buzzer steckt wirklich nur das monotone Wiederkehren dieses Buzzers drin. Also wenig Informationen, die man da kodieren könnte. Hm. Hinzu kommt, dass die Bandbreite dieses Signals auch so gering ist, dass man nur eine sehr, sehr langsame, wenn man im Sinne von Datenübertragung dann denkt, nur sehr, sehr wenig Daten übertragen könnte. Aber vielleicht muss es auch gar nicht mehr sein. Ich glaube, es geht in eine andere Richtung. Oder? Ich weiß, dass es in eine andere Richtung geht. So gibt es beispielsweise irgendwie auch mal sowas wie ein Telefonat, das da sogar stattgefunden hat. Auch da habe ich noch ein Beispiel. Hören wir uns das mal an. Vorsicht, laut. So, das hört sich ja eigentlich eher an wie so ein halbes Telefongespräch. Also, eine weitere Spekulation ist die, dass es sich bei diesem Signal um einen sogenannten Totmannschalter handelt. Ein Totmannschalter, ja, schon mal davon gehört. Ein Totmannschalter ist, wie der Name schon sagt, ein bisschen sagt jedenfalls, wenn dieses Signal irgendwann nicht mehr zu hören ist, dann haben wir ein Problem. Etwas Schlimmes, ja. Vielleicht gibt es dann den Dritten Weltkrieg. Vielleicht steigen dann sämtliche atomaren Raketen der ehemaligen UdSSR jetzt in Russland auf, um den Dritten Weltkrieg zu beginnen, weil dieses Signal auf einmal weg ist. Ein Totmannschalter. Das sind alles Spekulationen. Man weiß es nicht. Die Leute da draußen wissen es nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir einfach mal so anhöre, als Beispiel. Ja, wenn du jetzt mal genau hinhörst nach ein paar Sekunden, mal schauen, ob du raushörst, was man dann hört. Da fliegt irgendwas. Da hat man kurz im Hintergrund sowas wie einen Schrei vielleicht gehört. Wenn man das Ganze mal ein klein bisschen verlangsamt, Könnte auch so ein Wolfsheulen gewesen sein. Ja. Und dieses Signal übrigens unterscheidet sich nicht ganz unwesentlich von anderen Signalen. Es gibt noch weitere, die nicht geklärt sind, was sie eigentlich sind. Ich habe noch zwei abschließende Beispiele mitgebracht. Ja, da gibt es einmal dieses Signal, das auch rund um die Uhr seit vielen, vielen Jahren schon ausgestrahlt wird. Oder das abschließende letzte Beispiel. So. Ja. Das sind sie. Ja, was soll ich dazu sagen? Großer. Wichtelin. Wichtel. Wir wissen. Wir wissen. Was es damit auf sich hat, oder? Ja. Was hat es damit auf sich? Wollen wir die Wahrheit sagen? Ich glaube, wir können das hier machen, oder? Können wir das verantworten? Ja, ich glaube, wir können verantworten. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir... Bruchstücke unserer wahren Existenz sind ja bereits an die Öffentlichkeit geraten. Sie haben herausgefunden, dass Menschen mit Rhesusfaktor positiv von uns Aliens abstammen. Ah. Was sie aber noch nicht rausgefunden haben. Diese Menschen sind besonders sensibel. Ja. Sensibel, sie sind Empathen. Und in früherer Zeit war es so, dass diese Empathen die Herrscher beraten haben. Und das war gut so. Denn so konnten wir sie warnen. Heute machen sie das nicht mehr. Ja, da war es die Lösung so einfach. Ja, du redest von unseren Mitbürgern, die hochsensibel sind. Ja, und dieses Signal, das ausgesendet wird und diese Frequenz, diese spezielle Frequenz in diesem Signal 4625 Kilohertz, ja, wird rund um den Globus die ganze Zeit über ausgestrahlt. An alle diejenigen, die so sind wie wir. Die hochsensibel sind. Und nicht von dieser Welt stammen. Ja. Ja. Damit kommunizieren wir. Ja. Und wenn, und bitte betet dafür, dass das niemals passieren wird, wenn dieses Signal irgendwann aufhört, dann habt ihr kleinen Menschen es einfach verhauen. Ihr habt diese Welt so in Gefahr gebracht, dass wir die Herrschaft übernehmen müssen. Und dann werden wir uns zeigen. Und dann werden wir aufräumen. Das bedeutet das Signal. Ja. Jetzt ist es raus. Ja, so ist es. Und das wird nicht lustig, Leute. Leute, kümmert euch um eure Welt. Sonst wird irgendwann der Totmannschalter gedrückt und dann ist Schluss mit lustig. Ich merke übrigens gerade, dass das Signal sich verändert. Merkst du das nicht auch? Jetzt gerade in diesem Moment. Oh ja. Es verändert sich. Es verändert sich. Es verändert sich. Oh.